Hallo Nachtschwärmer, am schönen Sonntag heute! Long time ago, in a galaxy far, far away, an old wise computer once said... Up the booze and the one night stand, and then he said, ist unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Die Laterne raus. You're no good for me, I don't need nobody. Don't need no one, that's no good for me. You're no good for me, I don't need nobody. Don't need no one, that's no good for me. That's no good. Gleich 20.39 Uhr, wir sind mitten in unserem Nachtschwimmer-Gewinnspiel. Und da kommen nur mal die Top-Hits. Und da gebe ich schon mal die Telefonnummer durch, um 20.41 Uhr 07229 30 77 30. Aber einen darf ich noch bringen, ha? Darf ich noch einen? Ja, gut. Rhythm is a dancer. Rhythm, you can feel it deeper. Feuerwerk der Hits hier bei unserem Gewinnspiel. Du bist dran. 5 Interpreten brauche ich. I wanna rock the place. I wanna rock the place. Can we take it to the max? Demnächst Sunset, das Billardcafé der Superlative. Ein Erlebnis mit zwei Ebenen, vier Billardtische, ein Snooker. Demnächst Eröffnung in Rheinstetten-Mörsch, Herzstraße 1 gegenüber Minimal. Time Spezial für Nachtschwärmer. dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo, dildo. Das ist der erste Song. Freitags nicht kann. Mr. Doppelini, Nachtschwimmer, seid ihr noch dabei? Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. Yeah. 20.46 Uhr und jetzt machen wir noch einen Titel dazu. Der läuft mir so richtig rein jetzt. Solche Mixe am kommenden Samstag in Schwenningen. 100 Stück haben wir dabei, die werden einfach verschenkt. 90 Minuten lang jeder. Ruf mich an, aber bald, sonst wird mein Süppi kalt. 07229 30 77 30.